WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins live. Domian. So, meine Lieben, wir melden uns zurück aus der Sommerpause. Ich freue mich sehr, dass ich wieder hier bin. Und ab jetzt werden wir wieder bis zu unserer Weihnachtspause hoffentlich jede Nacht miteinander verbringen. Ich bin sehr gespannt auf euch, auf eure Themen. Wir machen das alles so, wie wir das alle Jahre gemacht haben. Und so beginnen wir heute auch mit einer freien Themennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Und ich würde mich gerne mit euch unterhalten über das Kanzlerduell gestern. Habt ihr das gesehen? Wahrscheinlich ja. Fast alle haben das hier gesehen. 17 Millionen Leute, ist unglaublich. Wie fandet ihr das? Fandet ihr die Kandidaten überzeugend? Fandet ihr es langweilig? Fandet ihr die Moderatoren gut? Wie hat euch Stefan Raab gefallen? Heute waren die Zeitungen voll des Lobes über Stefan Raab. Seht ihr das ganz genauso? Und so weiter. Aber wir können gerne natürlich auch über eure Themen und Probleme oder Meinungen reden, wie ihr gerne wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50, kostenfrei natürlich wie immer. Oder ihr mailt uns domian@wdr.de und wenn ihr mailt, bitte nicht vergessen, eure Telefonnummer in die Mail reinzuschreiben. Dann geht alles viel schneller. So, und der erste Anrufer ist eine Die, nämlich Jutta. Und Jutta ist 30 Jahre. Guten Morgen, Jutta. Ja. Hallo, Jutta. Guten Abend. Ich freue mich, dass du da bist. Guten Abend, Jürgen. Meine erste Anruferin. Hast du einen schönen Urlaub gehabt? Alles okay? Ja, alles super, ja. Genau. Ich habe dich auch demnächst mal irgendwie, ich habe dich mal in so einer Talkshow hier gesehen bei, wo war das denn, im NDR? Ich war am Freitag in der NDR Talkshow, genau. Ja. Da sahst du auch irgendwie leidlich erholt aus. Ja, leidlich erholt aus. Ja, ja. So, meine Liebe, über was reden wir? Ja, wir reden, ich würde gerne mit dir über Freundschaft reden. Das war ja auch in der Talkshow das Thema, aber das ist gar nicht der Anhaltspunkt. Aber ja, in der Talkshow waren die großen Freunde Isabel Varell und Jenny Jürgens. Ja, das hat mich nochmal ganz besonders aufgewühlt, das zu sehen. Aber es ist unabhängig davon trotzdem mein Thema, ja. Inwiefern ist es dein Thema? Warum? Ich bin mit einer Frau befreundet seit 1999. Mit der habe ich meine Ausbildung gemacht. Und ich hatte eigentlich all die Jahre mit ihr Kontakt, aber sie ist nicht meine beste Freundin, aber eigentlich so meine älteste Freundin. Mhm. Und ich habe sie wirklich echt von Herzen wirklich sehr, sehr gern. Mhm. Und ich habe sie vor über einem Jahr zu meiner Trauzeugin gemacht. Mhm. Und eigentlich ist es wirklich aber seitdem so, dass ich irgendwie unsere Leben extrem auseinander entwickeln. Also sie ist die Trauzeugin geworden und seitdem entwickeln sich die Leben auseinander. Ja, also sie war meine Trauzeugin bei der standesamtlichen Hochzeit im Dezember. Mhm. Und auch da war es schon problematisch irgendwie. Da war es irgendwie ganz schwierig irgendwie. Hat sie immer wieder gesagt, ja, das ist immer so teuer, da hinzukommen und so weiter. Und wohin zu kommen? Also sie hätten dafür ungefähr 150, 200 Kilometer fahren müssen und noch eine Übernachtung zahlen müssen, weil sie hat zwei Kinder und... Ach, sie wohnt nicht da, wo du wohnst? Der Hochzeitsort war... Ach, halt der Hochzeitsort, verstehe. Genau, mhm. Ja. Mhm. Und dann haben wir halt irgendwie auch gesagt, ja, dann bezahlen wir das halt, das war ja dann kein Thema. Mhm. Weil wir halt irgendwie ein bisschen mehr Geld verdienen als die beiden. Mhm. Aber nichtsdestotrotz war es halt wirklich so, dass sie sich eigentlich die ganze Zeit überhaupt nicht mehr bei mir gemeldet hat. Also das muss man halt wirklich richtig sagen. Also die Hochzeit, das hat sie noch gemacht, sie war noch Trauzeugin und seitdem... Genau, sie war es halt. Also sie kam da halt hin, sie war halt praktisch anwesend. Mhm. Aber danach hat sie wirklich nichts mehr gemacht, also... Ich habe sie dann immer mal angerufen, Mensch, kannst du mal gucken, irgendwie, ja. Wir können uns mal ein Hochzeitskleid aussuchen und all das. Aber die Hochzeit war doch schon, oder die? Warum ein Hochzeitskleid aussuchen, wenn die Hochzeit schon war? Die standesamtliche Hochzeit war. Ah, verstehe, genau, verstehe, ja, verstehe. Genau. Und mein Mann ist ja so ein Christ. Ich habe ja mit sowas nichts zu tun. Mhm. Aber weil mein Mann ein Christ ist, muss es ja noch eine kirchliche Hochzeit geben, ja, genau. Ja, okay. Also ich bin ja da überhaupt nicht eitel irgendwie so. So, jetzt also, ist das Problem, da ist eine Frau, mit der du seit 1999 eng befreundet warst, und die ist jetzt quasi so, hat sich aus deinem Leben so rausgeschlichen und du weißt gar nicht warum. Ich weiß es nicht. Wir vermuten es halt die ganze Zeit, weil... Was vermutest du denn, was der Grund ist? Der Grund ist wahrscheinlich irgendwie einfach irgendwie, weil ich halt irgendwie in Anführungsstrichen so ein bequemes Leben habe, aus ihrer Sicht. Ja. Achso, du hast es gerade schon angedeutet, sie ist, ihr seid auch wohlhabender als sie. Ja, aber wohlhabend, also wir sind nicht wirklich viel wohlhabender. Ich meine, wir reden da wirklich über Einkommensunterschiede von vielleicht 1500 oder 2000 Euro im Monat. Das ist eigentlich wirklich, Es ist eigentlich wirklich lächerlich von ihrer Seite aus, finde ich zumindest. Dann liegt es ja nahe, dass du als die das nicht versteht, dass du mal zum Telefon greifst oder sie besuchst und sagst, was ist denn los? Ja, das habe ich aber schon gemacht und hat gesagt, ja, wir leben ja in ganz unterschiedlichen Welten. Ihr habt so viel Geld, du musst gar nicht arbeiten, was ja auch nicht stimmt. Ja. Aber das war vorher doch auch so, oder? Ja, das war vorher auch so, aber das hat sich jetzt irgendwie wirklich richtig zugespitzt und ich nehme an, halt irgendwie, also letztendlich ist ja sie die Akteurin, ja. Letztendlich ist sie die Akteurin, aber sie ist mit einem Mann verheiratet, der da, glaube ich, schon sehr intrigiert, weil sie ist mit einem Mann verheiratet, der auch nicht möchte, dass sie ihre akademische Ausbildung beendet und der da immer ganz scharf dagegen schießt. Und kann das auch sein, dass der Mann das nicht will, dass sie mit dir eng befreundet ist? Das vermuten wir, das vermuten ja. Mein Mann und ich, dass das die treibende Kraft ist, aber letztendlich ist ja eigentlich sie die Akteurin. Also ich meine, sie dürfte ja sich nicht so abhängig machen irgendwie von ihrem Mann, ja. Das sagst du so leicht. Weil mein Mann, ja, aber mein Mann könnte mir ja niemals verbieten, irgendwie mit jemandem befreundet zu sein. Dann ist es bei euch alles sehr richtig und wie es sich gehört. Wie oft habt ihr früher so Kontakt miteinander gehabt? Also wie oft telefoniert in der Woche oder getroffen? Ja, schon relativ häufig, ja. Also nachdem wir hatten so eine gewisse Pause, aber wir haben uns dann ungefähr nach der Ausbildung 2004 ungefähr haben wir uns wieder getroffen und danach haben wir wirklich auch schon sehr oft miteinander Kontakt gehabt. Aber Jutta, also wenn du jetzt mit ihr schon gesprochen hast und sie so einen Satz sagt. Sie hat zu mir wörtlich gesagt, wir leben in unterschiedlichen Welten und da ist mir wirklich echt die Kinnlade runtergefallen, weil was hast du denn darauf erwidert? Unterschiedlichen Welten können doch nicht sich darauf berufen irgendwie, ob man irgendwie 1000 oder 2000 Euro mehr im Monat verdient. Ich hoffe mal, dass du ihr das auch so geantwortet hast. Nee, habe ich nicht. Warum nicht? Ja, ich war da... Ich warst platt. Ja, ich war einfach so schwach, weil ich habe mich halt einfach wirklich seit so langer Zeit so unglaublich zurückgewiesen gefühlt, ich das nicht konnte. Dann mach es doch folgendermaßen, Jutta. Mach doch noch mal einen Versuch. Ich würde den Versuch allerdings schriftlich machen. Schreib mir eine lange Mail oder einen Brief und leg das nochmal dar, dass du an der Freundschaft interessiert bist. Das bist du ja offensichtlich. Und dass du das so eigentlich nicht nachvollziehen kannst, wie sie es gesagt hat. Und ob ihr denn nicht doch nochmal einen Neuanfang versuchen könntet. Wenn sie dann wieder abweisend ist und oder gar nicht darauf reagiert, ich glaube, dann muss man das so akzeptieren. Dann ist irgendwas in ihrem Leben passiert, aber sie ist eine erwachsene Frau. Ich gehe mal davon aus, dass sie ungefähr in deinem Alter ist. Denn sie kann ja sollte über ihr Leben selbst entscheiden können. Wenn das andere tun, ihr Mann zum Beispiel, ist es traurig, aber dann kannst du auch nichts dagegen mehr tun. Dann muss man sich wohl damit abfinden, dass diese Freundschaft vorbei ist. Das ist traurig, aber so ist es manchmal. Mehr als nochmal sagen und den Willen bekunden, dass man es möchte, was willst du sonst noch tun? Ich meine, du könntest ja natürlich. Ist irgendwie ehrenrührig, wenn ich das jetzt nochmal mache? Ach nö. Wenn man an einer Sache interessiert ist, sei es eine Liebe oder eine Freundschaft, bricht man sich keinen Zacken aus der Krone, wenn man nochmal das sagt. Aber ich würde es wirklich in der schriftlichen Form machen, weil sonst fühlt sie sich vielleicht bedrängt. Was mich jetzt halt wirklich schon sehr, sehr irgendwie irritiert hat, ist, ich hatte halt dann nochmal eröffnet, ich hätte ja gerne nochmal so eine Art Junggesellenabschied. Das wäre dann nächstes Wochenende. Das war ja dann sowieso alles zu viel. Und hat sie dann alles gleich abgeblockt. Und dann habe ich auch nichts mehr in die Richtung unternommen. Und dann hat sie mir dann heute Morgen dann praktisch proaktiv nochmal abgesagt. hat dann gesagt, ja, sie kann dann sowieso nächstes Wochenende gar nicht. Also sie hat eigentlich alles, sie blockt sogar Sachen ab, die noch gar nicht geplant sind. Okay, das musst du jetzt für dich entscheiden, ob du nochmal diesen Anlauf machen möchtest, mit so als allerletzte Möglichkeit, das mit dem Brief. Oder ob dir das jetzt schon langt und du sagst, okay, dann ist aber auch wirklich Schluss. Das musst du jetzt für dich, musst du so in dich reinhören, ob das okay ist, das nochmal zu versuchen. Die Frage, die Grundfrage ist, wie wichtig ist mir dieser Mensch oder hat dieser Mensch dich jetzt schon so enttäuscht, dass du dir das ersparen kannst? Das kann dir keiner beantworten, das musst du für dich sehen. Und wie soll ich jetzt damit umgehen, wenn sie da zu meiner Hochzeit kommt? Weil das wird sie ja tun. Das wird sie ja wahrscheinlich so als letzte Pflicht halt irgendwie. Ja, wann wird das sein? In 2 Wochen. In 2 Wochen. Schreib ihr mal vorher. Mal sehen, wie sie reagiert. Und schreib ihr so, dass du eigentlich ganz gerne, wenn auch vorher nochmal mit ihr reden möchtest. Mach's schnell, dann hast du es vom Tisch. Mhm. Würde ich so machen. Du findest nicht, dass das zu viel Engagement ist, weil ich habe das ja schon mal versucht, ja. Na gut, aber wenn du. Und dann hast du mich maximal angegriffen, ja. Du bist interessiert an der Freundschaft, nach wie vor. Ja, zumindest würde ich gerne mal wissen, irgendwie, was ich falsch gemacht habe, weil ich finde irgendwie, ich hab da nicht wirklich was falsch dann gemacht. Dann bitte sie nochmal darum, das zu beantworten. Und wenn dann auch alles nichts kommt, dann ist es so gewesen. Und wenn sie zur Hochzeit erscheint, dann erscheint sie da und dann würde ich mich nicht mehr groß mit ihr beschäftigen und dann ist die Sache erledigt für alle Zeiten. Und wie würdest du das formulieren? Das kann ich jetzt hier nicht so aus dem Lameng formulieren. Das musst du schon für dich so sehen. Wie es am besten passt. Für deine Person auch. Ja, Jutta? Okay. Mann. Vielen Dank. Gerne. Alles Gute. Okay. Tschüss. So, ihr Lieben. Achim ist hier. Achim ist 55. Guten Morgen, Achim. Hi, guten Morgen. Achim. So mehr. Was ist denn dein Thema? Ja, erstmal herzlichen Dank, dass ich überhaupt durchkommen konnte. Ja, herzlichen Dank, dass du da bist. Ich freue mich darüber. Ja, ich sehe deine Sendung schon seit Jahren und ich bewundere deinen Einsatz und deine Mühe. Finde ich gewaltig. Dankeschön, das freut mich. Weswegen rufst du an? Ja, ich hatte eigentlich schon eher vor, dich anzurufen, aber es ist nicht geklappt. Aber auf jeden Fall, es geht um meine Mutter. Mhm. Und ich habe also mal durchgerechnet, in 38 Jahren, ich bin also mit 18 von meiner Mutter weg, die waren geschieden, meine Eltern. Mhm. Und es war wirklich immer Tobobabo, es war wirklich immer Chaos in unserer Familie. Mit viel Streit und viel Prügel und was weiß ich nicht allem. Und dann habe ich mich verabschiedet. Mhm. Und in den letzten 38 Jahren vielleicht 5 oder 7 Mal Kontakt gehabt mit meiner Mutter. Und der Vater, was mit dem Vater? Ja, der ist inzwischen verstorben, aber mit dem hatte ich auch, wenn Kontakt, eigentlich nur schlecht. Und auf jeden Fall, der ist 2001 verstorben und ich habe mich da nochmal eigentlich über meinen Schatten gesprungen und habe eigentlich Dinge getan, die ich eigentlich nicht getan hätte. Mhm. Aber gut, bereue ich auch nicht. Also ich konnte in seinen Augen wohl ablesen, dass er sehr viel Reue und sehr viel Dummheiten in seinem Leben gemacht hat. Und was hast du für Dinge getan, die du eigentlich nicht tun würdest? Ja, ich habe mich das letzte halbe Jahr, habe ich mich dann, vor seinem Tod, das war so eine schreckliche Diagnose, er hat also einen Gehirntumor. Mhm. Und da habe ich mich um alles gekümmert und ich habe dafür gesorgt, dass er zu Hause bleiben konnte, solange es ging. Er war also unheimlich ängstlich, dass er noch ins Heim kommt oder so. Ja. Aber das habe ich ihm dann nicht angetan. Also du hast dich trotz der ganzen Zerwürfnisse dann in der letzten und schweren Phase dich doch um ihn gekümmert. Ja. Ich habe dann auch das Begräbnis und alles nach seinem Wunsch gemacht. Mhm. Kriegte dann aus meiner Familie noch dumme Kommentare zu hören. Hat er das noch so, war er noch so bei klarem Verstand? Hat er das alles mitbekommen, dass du dich so um ihn kümmerst? Hat er sich bedankt? Ja, das hat er wohl noch mitbekommen. Ja. Also eine Operation war nicht möglich, weil es direkt am Stammhirn war. Ja. Und Gott sei Dank haben die Ärzte da auch nichts weiter unternommen. Hat er sich denn auch bedankt? Hat er sich bedankt auch? Ja, nicht direkt. Also mein Vater war nicht so von der Generation, die einem mal einen Schulterklapp gibt. Verstehe. Das war nie, nee. Aber ich konnte in seinen Augen wohl ablesen, Dass er sich schon gefreut hat darüber. Ja, was ich komisch fand, also ich sag mal, ich habe die ersten 3,5 Jahre Kontakt mit meinem Vater gehabt, dann wurde mein Bruder geboren, da war ich also wie abgemeldet. Mhm. Und komischerweise habe ich die letzten 3 Monate vor seinem Tod, habe ich wieder mich um alles gekümmert. Und mein Vater war stinkesauer auf meinen Bruder. Ich wusste auch nicht warum, ich weiß dann nicht, was da im Hintergrund abgelaufen ist. Auf jeden Fall, er wollte ihn nicht mehr sehen. Also da war schon mal irgendwas nicht ganz geheuer, aber gut. So weit zum Vater. Du wolltest eigentlich über die Mutter sprechen. Ja, genau. Und da war es so, dass die also in 2011 vor Weihnachten wollte sie unbedingt Kontakt mit mir. Wir hatten den letzten Kontakt in 2006. Und sie wollte unbedingt Kontakt mit mir. Und da habe ich mich selber eigentlich ein bisschen erschrocken, dass ich sofort gesagt habe, nee, ich habe kein Interesse. Lass mich nochmal zurückfragen. Du sagst, es gab Theater früher in der Familie und du bist mit 18 dann abgehauen. Ganz genau. War es denn so schlimm, dass man dann über 38 Jahre fast gar keinen Kontakt pflegen sollte mit der Mutter? War es so schlimm, das Zerwürfnis? Den Kontakt habe ich immer gesucht, ja. Also ich bin eigentlich immer zu meiner Mutter. Ach so, und sie wollte nicht. Und sie wollte dann nicht. Sie wollte wohl, natürlich. Nur zum Beispiel ist passiert. Ich hatte damals eine recht junge, hübsche Freundin, die ich ja später geheiratet habe. Mhm. Und da hat sie ihre Telefonnummer hinter meinem Rücken rausgekriegt. Und dann hat sie sie angerufen und hat gesagt, wenn er dir erzählt, dass er eine unglückliche Kindheit hatte, dann stimmt das nicht. Der hatte eine sehr glückliche Kindheit. Mhm. Und meine Freundin sagt, ja, wieso rufst du mich dann an? Wenn alles in Ordnung war, dann brauchst du mich doch nicht anzurufen. Verstehe. Und schon war wieder eine Irritation da. Was ist jetzt ganz konkret da der Anlass deines Anrufes bezüglich der Mutter? Ja, weil in den ganzen Jahren, ich habe nichts Schlimmes gemacht. Ich bin Unternehmer geworden. Ich habe brav meine Steuern bezahlt. Ich bin jetzt 10 Jahre in den Niederlanden und mache alles saubere Geschäfte, mache alles ordentlich, ja, aber ich fühle mich von meiner Familie behandelt wie ein Krimineller. Mhm. Ja, ich war von klein an aus, vielleicht liegt es daran, dass ich als Kind behindert war, dass ich mit einer Behinderung groß geworden bin. Was war das für eine Behinderung? Ja, das war damals, weißt du, dieser offene Wolfsrachen. Ja. Ich weiß. Ja, und da haben meine Eltern, die haben mir also wirklich bis zum letzten mir vorgehalten, dass sie 10.000 Mark für eine Operation bezahlen mussten. Mhm. Und dann sage ich bei mir auch, als Kind wusste ich das nicht, aber ich fühlte mich immer schuldig. Und ich sage mir heute, warum hatten die keine Krankenversicherung? Ja, weißt du, und wenn sie auch keine hatten, sie dürfen doch einem Kind nicht das vorhalten, dass sie viel Geld dafür ausgegeben haben, dass der Junge operiert wird. Ja, das ist doch bescheuert. Das ist nur bescheuert. Meine Mutter hat mir erzählt, also weil ich als Kind nicht sprechen konnte bis zu dieser Operation, dann haben die Verwandten, die haben dann gesagt, ja, warum spricht der denn nicht? Was ist denn ein fauler Hund? Der will nicht sprechen. Und meine Eltern, die haben nie gesagt, ja, der hat eine Krankheit. Mhm. Und dann ging es in der Familie. Vielleicht erklärst du nochmal genau, was ein Wolfsrachen ist. Das ist also, wenn du nur offene Gaumenspalte hast. Mhm. Und die wurde dann damals zusammengenäht. Mhm. Und meine Eltern, die haben sich eigentlich immer nur gefetzt, aus welcher Familie. Sie haben immer gesagt, das ist eine Erbkrankheit, was überhaupt nicht stimmt. Mhm. Das ist also eine Fehlernährung oder auch Fehlverhalten der Mutter. Also die haben sich gegenseitig die Schuld zugeschoben, wer dafür verantwortlich ist, dass du das hast. So, jetzt ist aus dir ein gestandener Mann geworden, mit der erfolgreich seinen Beruf macht und alles eigentlich im grünen Bereich. Die Mutter hat immer noch keinen Kontakt zu dir. Oder du hast keinen Kontakt zur Mutter. Treibt dich jetzt so die Überlegung rum, ob du das nochmal versuchen sollst, diesen Kontakt aufzubauen? Nee, weil ich jedes Mal, wenn ich Kontakt aufgebaut habe, dann hat sie mich mit Schuldgefühl und Beleidigungen und du bist ja genauso schlecht wie dein Vater und solche Dinge. Sie ist so negativ, sie ist so... Und ich habe es ja immer wieder versucht, den Kontakt aufzubauen, ist ja von mir ausgekommen. Die Mutter ist ja wahrscheinlich jetzt auch schon eine sehr ältere Dame, ne? Ja, natürlich. Wie alt ist sie? 75. 75? Ja. Ja, gut, dann hat sie dich jung bekommen. Ja, klar, kommt hin. Mhm. Ja, und, hast du inzwischen auch Kinder? Nee, ich habe keine. Enkel muss auch sagen, dass ich auch froh bin, dass ich keine Kinder habe, weil ich unsicher bin, dass ich alles richtig gemacht hätte und Und weil ich selber nie Liebe gekriegt habe von meinen Eltern, eher im negativen Sinn, hätte ich auch immer die Angst, dass ich alles verkehrt mache bei eigenen Kindern. Ja. Aber und so ich habe komischerweise, habe immer komischerweise auch Frauen kennengelernt, die keine Kinder mehr kriegen konnten. Aber so schleppt man dann sein ganzes Leben, seine ganzen Dinge, die man im jugendlichen Alter erlebt hat, schleppt man das ganze Leben mit sich herum. Du bist ja 55 Jahre alt und eigentlich sehr unglücklich darüber. Und es ist eigentlich auch ein Unding, dass deine Mutter jetzt in ihrem etwas doch höheren Alter nicht so barmherzig, will ich es mal sagen, oder weise geworden ist, dass sie sagt, jetzt machen wir mal einen Strich unter das Leben, wir sollen froh sein, dass wir beide noch leben und uns die Hand reichen und zumindest die Jahre, die uns noch bleiben, dass wir die schön miteinander verbringen. Das ist sehr traurig. Ja. Das ist sehr traurig. Aber das Schlimme ist, ich fühle mich schuldig. Ja. Ich bin nicht derjenige, dass ich habe cool gesagt, ich bin nicht mehr interessiert. Und danach hatte ich wieder Gewissensbisse, dachte ich mir, Ich glaube, Achim, du hast schon, natürlich objektiv gesehen hast du keine Schuld, so wie du mir das jetzt gerade geschildert hast. Nur wird dir dieser eine Satz auch nicht groß weiterhelfen, weil du es ja tief in dir empfindest, dass du Schuld hast. Aber lass es mich als sehr außenstehender, ferner Mensch einfach sagen, dass du schon einen ganz tollen Dienst an deinem Vater geleistet hast und dich ganz toll verhalten hast. Du hast diesen Mann in den Tod begleitet. Obwohl dieser Mann auch nicht gut zu dir war. Der hat dich ja auch verstoßen und wahrscheinlich viele schlimme Sachen angerichtet, die du hier gar nicht erzählen kannst in der Kürze der Zeit. Das ist schon eine große Leistung von dir, dass du das gemacht hast. Ja. Und wenn jetzt deine Mutter die Hand nicht reicht, ist das die einzige Schuld der Mutter, nicht deine Schuld. Ja. Nee, sie hat auch damals meiner Frau erzählt, meine Frau, ich lag im Krankenhaus mit einer schweren Rückenoperation. Und dann sagt meine Frau zu ihr, sag mal, warum hast du eigentlich deine Kinder nicht verteidigt? Warum hast du zugelassen, dass dein Mann die Kinder so schlägt? Und dann hat sie zu ihr gesagt, ich wusste es einfach nicht. Und da ist meine Frau ausgeflippt, die hat gesagt, das kannst du mir doch nicht, was bist du für eine schlechte Mutter, dass du sagst, du wusstest das nicht. Eine Mutter weiß es doch, wenn Kinder geschlagen werden. Natürlich. Und ich habe es auch meiner Mutter immer wieder, wenn sie mich gefragt hat, wo kommen alle deine blauen Flecken her? Dann habe ich auch gesagt, natürlich, Vater hat mich wieder windelweich geschlagen. Hat der Vater die Mutter auch geschlagen? Nee, die nicht. Eine Psychologin, die hat mir mal gesagt, du hast die ganze Wut deines Vaters, die galt eigentlich deiner Mutter. Also wenn du das jetzt auch noch so erzählst, das hast du am Anfang gar nicht so erwähnt, dass der Vater sogar so gewalttätig war. Ist das eine umso größere menschliche Leistung von dir, dass du ihm beigestanden hast in der letzten Phase seines Lebens? Respekt. Ja, da wundere ich mich über mich selbst. Also da. Für Respekt, kannst du sehr stolz drauf sein. Da muss ich auch sagen. Aber ich muss auch sagen, in der Zeit, wo ich mit meiner Mutter nach der Scheidung gelebt habe, meine Mutter war für mich eigentlich immer eine Heilige, wo ich gedacht habe, die Frau hat so viel mitgemacht und mit ihrem Mann und so weiter. Aber da konnte ich auch meinen Vater begreifen, also verstehen, dass meine Mutter auch nicht ein Engel war, dass sie auch eine Mitschuld hatte, dass die Ehe gescheitert ist. Wenn du dieses starke Gefühl hast, dass du trotz an allem schuld bist, ist das natürlich, wie ich es gerade schon sagte, eine ganz tief verwurzelte Empfindung, die man mit einem kurzen Gespräch sicher nicht wegwischen kann. Deshalb möchte ich gerne auch noch die Einschätzung meiner Psychologin dazu nehmen. Achim. Ja, natürlich, gerne. Christina, die ruft dich jetzt gleich an und dann könnt ihr noch ein bisschen in Ruhe reden. Mal sehen, was sie dir für einen Wegweiser noch gibt, um damit dann das loszukriegen. Ja. Lieber Achim, alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Schön. Ja, ich dir auch. Vielen Dank für den Anruf und alles Gute weiterhin mit deiner Sendung. Dankeschön. Tschüss, Achim. Danke dir. Ciao. 0800 220 5050. Wenn ihr gerade mal so durch die Programme gezappt sein solltet, wir sind wieder da, aus der Sommerpause zurück, live jede Nacht zwischen 1 Uhr und 2 Uhr hier bei Radio 1 Live und im WDR Fernsehen mit mit unserem Talk-Radio, mit unserer Telefon-Talkshow. Ihr könnt gerne immer anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, ganz egal über welches Thema, etwas Persönliches, etwas Gesellschaftliches, etwas Politisches, zum Beispiel das Kanzlerduell gestern oder der Wahlkampf oder was auch immer. 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Thilo. Thilo ist 38. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Thilo. Was ist denn dein Thema? Ich habe irgendwie was sehr Schräges. Es geht halt auch um meine Mutter. Ich habe, als ich so 10 oder 12 war, durch Zufall irgendwie Aktfotos von meiner Mutter gefunden. Oh. Und dann, gut, hat man das so, als Kind fand man das irgendwie spannend, ne? Pubertär, so. Und dann irgendwann viele Jahre später, als mein Vater ist vor 12 Jahren beim Autounfall gestorben, da habe ich dann Fotos gesucht von mir als Kind, Kinderfotos. Mhm. Und habe dann irgendwie einen ganzen Stapel Aktfotos meiner Mutter gefunden. Von weiß nicht wie alt, die mein Vater von ihr gemacht hat. Mhm. Wo sie halt, weiß ich, angefangen, wo sie 19 oder 20 war, bis kurz bevor mein Vater dann gestorben ist. Mhm. Ich habe ja erstmal mitgenommen, weil mich das schon irgendwie spannend war, irgendwie reizvoll war. Ja, ist das wirklich reizvoll oder ist das nicht ein bisschen merkwürdig, wenn man Aktfotos von der eigenen Mutter sieht? Naja, beides. Also einerseits finde ich es klar, ist das irgendwie schräg so. Ja, will man überhaupt Aktfotos von der eigenen Mutter sehen? Ja, da habe ich mir nie so, also mich hat es dann immer auch irgendwie angemacht, so ein bisschen. Echt? Wirklich? Von der eigenen Mutter? Ja, das ist ja das Schräge, da würde ich ja nicht anrufen. Ja, okay, erzähl mal weiter. Ja, und wie gesagt, dann habe ich die irgendwie mitgenommen und seitdem habe ich die halt, das sind nur 20 Jahre her, so, und also ne, so in der Fantasie erregen die mich auch sozusagen. Das ist jetzt nicht, dass ich jetzt real irgendwie Sex mit meiner Mutter haben wollte, das eher nicht so. Mhm. Aber so halt an der Fotos, also das erregt mich schon so. Das ist schon ziemlich schräg eigentlich, wie das ist, selber da, sagt. Das ist in der Tat schräg. Kann ich so überhaupt nicht nachvollziehen, weil wenn ich so etwas finden würde, würde ich alles denken, aber ich würde nichts Erotisches oder Erregendes denken. Kann es sein, dass das irgendwie zwei verschiedene Personen sind, deine reale Mutter und dieses Bild aus fernen Zeiten? Kann es sein, dass du das gar nicht so als identisch siehst, diese nackte, erotische Frau als deine Mutter? Ja, das kann sein. Ja, das kann sein, dass das so ist, ja. Also, glaube ich auch eher. Ja. Weil jetzt, ne, ich sage, ich würde sie jetzt ja nicht angraben oder da irgendwelche Ambitionen haben, sozusagen, ne? Jetzt wollen wir mal Butter bei die Fische tun. Du hast diese Aktfotos. Erotische Fotos von deiner Mutter. Deine Mutter war wahrscheinlich eine schöne Frau und die Fotos sind entsprechend auch gut gelungen. Ja, finde ich. Hast du auf diese Fotos schon onaniert? Ja, öfters. Öfters schon? Ja. Das ist krass. Aber ich glaube halt auch, dass es eher so ist wie, das ist nicht die, sondern nicht, ne, ja nicht so, weil es eher eine Fantasie ist, nicht real. Mhm. Also da gibt es, ich finde, es gibt so unterschiedliche Fantasien. Fantasien, die man halt auch vielleicht umsetzen möchte. So. Mhm. Und dann gibt es Fantasien, die halt immer irgendwie einem im Kopf rumgeistern und auch Fantasien sind und man auch gar nicht will, dass das vielleicht irgendwie Realität wird. Oder Deine Mutter ist heute wie alt? Moment, 30 Jahre älter als ich. 30 Jahre älter als ich. 68. 68 und diese Fotos 45 da, geboren. Ja, genau. Und da war sie, naja, die Frühfotos, da war sie ganz jung, aber der Vater hat noch Aktfotos von ihr gemacht bis zu ihrem Tod. Naja, genau, ja, also da war sie, glaube ich, das letzte Mal, da war sie 50 oder so. Ich weiß auch nicht mehr genau. Ja, aber immerhin, da hat sie sich noch so fotografieren lassen von ihrem Mann. Und ja, also, naja, gut, die sind dann nicht mehr, ne, so in der Badewanne oder so. Die anderen sind dann irgendwie auf dem Sofa und das weiß ich. Und auch diese Fotos, wo deine Mutter älter ist, haben die auch eine erotische Attraktion für dich? Ja, eher die, wo sie so mein jetzt immer, also mein Alter hat, so 40 oder so. Da eher das so. Mhm. Wie lebst du? Solo, in einer Beziehung? Nee, ich bin verheiratet und hab einen Sohn. Ja. Also. Weiß deine Frau von diesem Geheimnis? Ja, irgendwann, weil, nicht klar, sowas mich ein Jahr beschäftigt und wir sind jetzt schon lange zusammen und haben auch ein sehr inniges und ne, Verhältnis. Habe ich ihr das irgendwann erzählt so? Da hat sie, klar, sie auch gesagt, meint sie, das da findet sie auch ganz schön schräg so. Mhm. Und als Fantasie sagt sie, findet sie das okay so. Mhm. Aber halt, sie meint auch, du willst aber doch nicht richtig Sex mit deiner Mutter haben. Ich so, nee, klar, das will ich auch nicht. Das Ich meine, das ist jetzt auch schon ein bisschen vielleicht zu spät, aber wenn du jetzt ganz ehrlich in dich hineinschaust, 20 Jahre zurückblätterst, hättest du das früher? Eventuell, wir brechen mal alle Tabus im Kopf, in der Fantasie. Hättest du dir das früher vorstellen können? Das ist ja so eine hypothetische Frage. Da hätte ja auch 1000 Sachen zukommen müssen. Da hätte sie wollen müssen, was weiß ich. Das ist ja sehr abstrakt. Der Mensch ist, in jedem von uns ist ein Abgrund in jeglicher Beziehung. Und wir wollen uns jetzt mal alle nicht freisprechen, dass wir nicht jeder von uns irgend sowas sehr Abseitiges, was es auch immer sein mag, in uns trägt. Und solange man das domestiziert, solange man das beherrscht, ist das ja alles okay. Und so wie ich das bei dir jetzt verstanden habe, ist es ja wirklich ein reines Fantasieprodukt, eine reine Fantasie, die du sogar die du reflektiert hast oder schon lange reflektierst. Ja klar, das belastet mich auch nicht so großartig jetzt irgendwie, aber es ist halt, wenn das jetzt dir mal oder so jemand erzählen kann und ein bisschen andere Meinung oder was dazu hört, ist eigentlich ganz schön mal sozusagen. Ich glaube auch, klar, das ist meins so, und das kann mir auch im Grunde keiner nehmen so. Und das ist, solange ich da nichts, finde ich auch, klar, das ist irgendwie sehr schräg, das ist mir schon klar, dass das jedem, dem man das erzählen würde, würde sagen, oh Gott, so wie du auch reagiert hast. So. Aber das ist jetzt ja nichts. Nein, es ist natürlich, wenn man das erstmal im ersten Moment hört, ist es moralisch natürlich sehr verwerflich, eine sexuelle Fantasie mit der Mutter zu haben. Da muss man gar nicht drüber diskutieren. Ich glaube, dass das gar nicht so selten ist. So. Also ich habe mal, klar, ne, mich damit dann auch beschäftigt, was heißt beschäftigt, im Internet herumgewurstelt, so, ja. Mit Find in Foren und so viele Leute oder Männer, die denen das auch so geht, so, die dann irgendwie... Ja, die Mythologie in der Weltliteratur, überall finden wir diese Motive, das ist schon klar. Also darum glaube, also klar ist das schon sehr schräg, aber halt, ne, ist das so für mich meins persönliches. Als du das zum ersten Mal dann so wirklich wahrgenommen hast, dass du das erotisch oder sagen wir es ruhig klar raus geil gefunden hast, hat dich das selbst ein bisschen erschrocken zunächst? Ja, zunächst schon. Das hat mich aber dann auch dieses Verbotene sozusagen, ne, das darf nicht sein, so. Genau. Das hat mich dann nochmal angetürmt, sozusagen. Ja. Und dann immer sich vorzustellen, was weiß ich, dann stellt man sich normale Situationen vor, keine Ahnung, man ist irgendwo in der Küche oder was weiß ich, irgendwas, oder überlegt sich dann, naja, wäre das jetzt weitergehen als Fantasie. So. Ich hab neulich im privaten Umfeld, etwas weiterem im privaten Umfeld auch eine Geschichte gehört, die so ähnlich auch in so eine Tabu-Ecke geht, wo ich auch im ersten Moment sehr irritiert war. Der Mann, der mir das erzählt hat, ein 35-jähriger Mann, lebt heterosexuell nach außen hin und hat aber eine ganz heimliche bi- bzw. homosexuelle Verbindung mit seinem 4 Jahre älteren Bruder. Ist so ähnlich. Der auch mit Familie und so ganz, ganz brav heterosexuell lebt. Und das ist natürlich auch ein Tabubruch. Mit der Mutter natürlich noch viel, viel, viel krasser. Also es kommt auch noch, ich bin sehr, was heißt, er ist schon freizügig aufgewachsen. Wir sind in der Sauna immer gewesen und so. Und klar, da hatte man dann, da war ich dann ja, weiß nicht, 13, 14, ne, immer, meine Mutter nackt in der Sauna, war dann natürlich immer für mich, beflügelte das vielleicht auch noch so. So. Ich gedacht habe, die Mutter ist heute 75 Jahre alt. Wie ist dein Verhältnis? 68, Entschuldigung. Wie ist dein Verhältnis, dein Kontakt zu ihr? Auch eigentlich ziemlich gut. Also das kann man jetzt nicht sagen. So. Ja. Weiß sie eigentlich, dass du im Besitz einiger von diesen Fotos bist? Eigentlich alle. Ich glaube, mehr gibt es nicht so. Also. Ja, weiß sie das? Ja, ich habe ihr das irgendwann mal, oder haben wir das allgemein, ne, weil die hat mich auch, da habe ich auch zu Hause gewohnt, mal mit einem Foto onanieren sozusagen erwischt, hat das aber mir nur weggenommen und gesagt, das geht aber nicht, mehr nicht. Und dann wurde dann wieder darüber geredet. Ach, das ist ja noch krasser. Das heißt, die eigene Mutter hat dich erwischt, während du onaniert hast, auf ihr eigenes Foto. Ja, das habe ich auch immer gedacht. Warum sagt sie da nichts? Das ist einfach nur, das geht aber nicht und gut war. Also ne, dann das totgeschwiegen sozusagen. Ich hätte dir die Fotos um die Ohren gehauen, wenn ich deine Mutter gewesen wäre. Ja, das hätte ich wahrscheinlich auch. So ja. Klar. Ach, das ist ja interessant. Und dann habe ich ihr das irgendwann mal so, ne, ich so, hier, du weißt ja, ne, die Fotos habe ich und bla bla, und dann wollte sie da aber auch nichts richtig von hören. Ja, nee, das geht nicht, das findet sie nicht gut, aber wenn, gut, ist halt so. Also richtig, sie hat auch nicht gesagt, hier, sie will die Fotos alle haben und ich soll ihr die alle rausgeben oder was. Es ist ja schon peinlich, von der eigenen Mutter erwischt zu werden bei diesem hochintimen Vorgang und dann auch noch mit den Fotos der eigenen Mutter, das gipfelt ja dann wirklich ins Unvorstellbare. Also das habe ich auch nicht verstanden, warum sie da so, sie hätte jede andere Reaktion oder keine Ahnung. Und da stellen wir mal etwas auch Abgründiges bei ihr. Ja, vielleicht. Dass sie, dass sie so ganz latent irgendwo das so gar reizvoll findet. Vielleicht, ja. Vielleicht, das, ne? Ja. Also das wollte ich, genau, das war ja auch mein Gedanke. Darum habe ich dann, das hat noch viele Jahre danach gedauert, bis ich gedacht habe, jetzt muss ich sie da mal drauf ansprechen. So. Und dann hat sie aber nichts der weiter irgendwie gesagt. So, wie ich auch gesagt, ne? Naja, und jetzt das war auch meine Vermutung, jetzt, sozusagen. Jetzt ist das Thema wahrscheinlich eh durch und ihr habt einen normalen Kontakt und dann ist es auch gut. Ja, klar. Ja. Und sie sagt, ne, meine Frau weiß das und die Fotos hüte ich wie einen Schatz sozusagen, würde ich auch erstaunlich nicht hergeben. Erstaunlich, wie locker deine Frau reagiert hat. Das heißt, also, es ist schon so, dass es gibt ja auch so Geschichten im Internet über Inzestverhältnisse, so Fantasiegeschichten sozusagen. Das lesen wir beide gern so. Das ist aber nur die Fantasie an sich. Das hat auch, ne, in Realität finde ich das geht gar nicht so, ist schon klar. Ja. Aber halt, jeder hat irgend so ein Video schon gesagt, jeder hat irgendeinen Abgrund oder irgendeine schräge Seite. So. Jeder hat einen Abgrund und jeder hat ein Geheimnis und du hast uns jetzt dein Geheimnis erzählt. Ja. Und dafür danke ich dir. Bitteschön. Tilo, alles Gute. Es ist alles im Griff und alles im grünen Bereich und so ist ja alles gut. Ja, alles klar. Danke. Alles Gute. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, wir haben 1.38 Uhr haben wir, ja. Und 30 Sekunden. Und hier ist Helmut. Helmut ist 47. Guten Morgen, Helmut. Schönen guten Morgen, Domia. Hallo, Helmut. Über was reden wir beide? Wir reden über das Kanzlerduell. So, ich habe auch schon gedacht, es kommt noch gar keiner zum Kanzlerduell. Kann auch sein, ich habe vorhin auch so überlegt, seit gestern ist ja nun ein ganzer Tag vergangen und heute in allen Medien wurde es hoch und runter diskutiert. Vielleicht seid ihr es mittlerweile auch schon leid, darüber zu reden. Aber du hast nochmal angerufen, darüber freue ich mich. Was ist deine Meinung? Ja, also ich persönlich muss vorwegschicken, dass ich ein CDU-Wähler bin, Stammwähler. Mhm. Und eigentlich aber viele der Themen, die die SPD anpackt, das sind die Themen von uns ganz normalen Durchschnittsdeutschen, sage ich mal. Mhm. Und ich bin unheimlich enttäuscht davon oder darüber, wie der Steinbrück diese Themen versucht, an den Mann zu bringen. Ich kann gar nicht nachvollziehen, wie er auf bestimmte Einwendungen von der Merkel, wie er darauf reagiert. Als ein Beispiel zum Beispiel dieses der gesetzliche Mindestlohn. Mhm. Dann wurde von ihm gesagt, das wäre ein Fleckenteppich und es müsste diesen gesetzlichen Mindestlohn geben. Und Merkel sagt dann ja wieder, das sollen dann die Tarifparteien regeln. Das wäre doch ein ganz, ganz typisches Klientel der SPD, wenn man da richtig angreift, wenn man da sagt, die Leute, die da drunter fallen, die zum Beispiel über die Gewerkschaften einen geringeren Lohn als diesen gesetzlichen Mindestlohn haben. Das sind doch oft Menschen, Arbeitnehmer, die so schlecht organisiert sind, die in so kleinen Firmen, in so kleinen Gruppen arbeiten, dass die gar nicht die Möglichkeit haben, sich irgendwo gewerkschaftlich vernünftig zu organisieren, die keine Betriebsräte haben. Aber das ist doch genau die Position von Steinbrück, dass er sagt, er will einen flächendeckenden Mindestlohn haben. Ja, der Angriff, deswegen sage ich ja, Merkel antwortet darauf und sagt, das sollen die Tarifparteien. Achso, du bist enttäuscht? Du bist enttäuscht, dass Frau Merkel das nicht auch so sieht? Oder wie? Ja, wie auch immer. Ich bin enttäuscht darüber, dass er da nicht den Punkt setzen kann und klipp und klar ihr Gegenwind bläst. Ja, aber er sagt schon klipp und klar, wir wollen einen Mindestlohn flächendeckend in ganz Deutschland. Kein Flickenteppich. Ja, aber was kommt an einem Konter, wenn Frau Merkel sagt, wir wollen, dass die Tarifparteien das regeln? Das Problem aber in Deutschland ist, dass es viel zu viele Arbeiter gibt, die diese gewerkschaftliche Organisation nicht haben, die die Betriebsräte nicht haben. Helmut, ich verstehe, was du sagst, aber ich verstehe deine Kritik an, ich will jetzt gar nicht für Herrn Steinbrück reden, aber ich will dich ja nur verstehen. Ich verstehe deine Kritik an Steinbrück nicht. Was soll er denn sonst noch sagen? Also klar kann man so gar nicht sagen. Mindestlohn flächendeckend für alle. Punkt. Ja, das ist richtig. Aber Gehen wir mal vielleicht von diesem Thema weg. Du sagst, du bist eigentlich ein CDU-Wähler, ein klassischer CDU-Wähler. So vom Gesamteindruck. Wer hat dir denn gestern, wenn du jetzt ganz ehrlich bist, besser gefallen? Wer kam für dich besser rüber? Ja, wer kommt besser rüber? Der Steinbrück spricht die Dinge konkreter an. Also bist aber du jetzt zwiegespalten? Du bist eigentlich CDU-Wähler, ja, aber der Steinbrück, findest du, hat das handfester angesprochen? Ja, also eigentlich, wenn ich die Themen vertreten sehen möchte, wenn ich die Parteien, das ist eigentlich auch enttäuschend, dass zum Beispiel nur die beiden da gestanden haben. Denn die beiden werden alleine nichts machen können. Das sei die große Koalition und das ist eigentlich das, was sie beide nicht wollen. Mhm. So, das heißt, wenn du jetzt auch wiederum ganz ehrlich bist zu dir, hat das Duell eigentlich bewirkt, dass du als CDU-Wähler jetzt umgeschwenkt bist zu Herrn Steinbrück? Das wird so schnell nicht passieren. So. So schnell werden wir nicht gekauft. Helmut, ich höre gerade, dass wir noch jemanden haben dazu, nämlich den Uwe. Stimmt das? Nee, dann war das eine Fehlinformation. Doch, ich bin hier, hallo. Ach, da bist du. Uwe, du wolltest dich gleich einschalten in die Thematik. Ja, doch, ich wollte schon sagen, ich meine, ich finde ja gut, dass ich einen Vorredner hatte, der auch schon zu dem Thema was gesagt hat. Also, ja. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fand die Debatte eigentlich doch nicht so, das Duell, man hätte das vielleicht anders formulieren müssen. Also das Thema Duell, das war ja nun ein bisschen weit hergeholt, aber das hat man nun mal so reißerisch aufgemacht, ist ja nun immer bei den Medien. Ja. Und die Moderatoren, naja gut, die fand ich auch nicht sonderlich, also die haben in ihren Einzeldiskussionen sind sie besser drauf, ob das die mit dem Illner ist oder die Anne Will und ja gut, Stefan Raab, dass der heute hochgejubelt wird. Ich meine, der hat ja bei der Bildzeitung immer eine gute Presse und Angie auch. Nicht? Ja. Also das ist klar, dass die beiden dann auch entsprechend hochgejubelt werden. Ich weiß gar nicht, ist der Helmut auch noch da? Ja, klar. Der Helmut ist noch da. Wie fandst du denn die Moderatoren, Helmut? Ich fand zum Beispiel, Stefan Raab war derjenige, der am erfrischendsten rüberkam. Mhm. Und aber ich gebe meinem, ich weiß nicht, wie er heißt. Uwe. Ja, hallo Uwe, ja. Ich gebe ihm da recht, dass das nicht so der Brüller war. Ich finde, dass ein oder maximal zwei Personen so eine Diskussion führen müssen. Ja, genau, aber ich habe folgenden Vorschlag. Man müsste die beiden nicht einsperren, aber in einen Raum setzen, an so einem Vierecktisch gegenüber, dass die in die Augen gucken. Ja. Dann müsste man die einzelnen Punkte, die auf Karten, die da schön vorgelegen haben, dann wird nur gesagt, zum Thema Steuern, bitte. Ja. Und so weiter. Und dann, dass die sich gegenseitig auch ein bisschen mal motivieren. Die haben da teilweise alles runtergebetet. Wenn jetzt zum Beispiel die Maut nicht gekommen wäre, um Gottes Willen, wäre die Veranstaltung hängen ausgesehen. In der Tat, Uwe. Die Maut hat quasi, man hat aus einer Mauendiskussion, hat die erstmal die Sache nach vorne gebracht. Ich habe in der Tat, Uwe, genau das auch gedacht. Man müsste die beiden in einen Raum setzen, gegenüber, vis-à-vis. Ja. Und dann müsste so alle 10 Minuten einfach aus einem Lautsprecher eine Stimme kommen und jetzt bitte das Thema Steuerpolitik. Und jetzt bitte das Thema Syrien. Genau. Und die müssten ganz alleine sitzen und dann sich in die Haare kriegen oder diskutieren oder was auch immer. Genau. Wäre irre spannend. Hätten wir wahrscheinlich 30 Millionen Zuschauer. Genau, vor allen Dingen, das hätte auch was vom Duell. Ja. Das wäre ein Duell, aber das war, ich meine, der Stefan Raab war zwar erfrischend, aber der ist ja immer so. Der braucht sich nicht zu verstellen. Ne? Ich meine, die anderen waren weit unter ihrer Normalform, fand ich. Also bis auf die Irren, aber... Ja. Meine, die Präzision war beim Steinbrück, fand ich, wie schon der Vorredner auch sagte, der Wolfgang, glaube ich, Helmut. Der war besser. Ich bin also da noch sehr unentschieden. Wie ist es denn bei dir? Uwe Helmut hat gerade gesagt, dass er eigentlich CDU-Wähler ist, aber irgendwie hat ihm der Steinbrück besser gefallen. Ja gut, dann soll er muss auch, ich meine, das ist ja das, was uns die Medien vorgaukeln, allen voran die Bildzeitung. Ich sage immer, bevor man ein Bild liest, soll man von Wallraff der Aufmacher lesen. Dann weiß man, wie Bild arbeitet und dann tut man die Zeitung gar nicht mehr beachten. Oh, okay. Die haben mittlerweile eine dermaßen Stellung erreicht. Ja, lass uns mal die Bildzeitung. Und deswegen, die wird ja schon hoch, die wird ja ins Kanzleramt geschrieben von denen, jede Woche. Okay, aber lass mal die Bildzeitung mal raus. Ich wollte deine Meinung hören, wen du eigentlich vorher gut fandest oder was für welcher Partei du nahestehst. Darf ich das fragen? Ja, also ich würde schon Steinbrück nehmen, aber ich wollte noch mal einen Einwurf machen. Ich fand die Sendung heute zum Beispiel, die heute Abend gelaufen ist. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Nur den Schluss vor Hart aber fair habe ich gesehen. Das war hervorragend. Da ging es zur Sache, ne? Trittin, Gysi und der Trittin und auch die haben dann den Herrn Brüdel so ein bisschen in die Mitte genommen und der kam dann manchmal vorne und hinten nicht mehr hoch, aber das war irgendwann emotional. da waren auch irgendwelche Aussagen drin. Da wusste man auch der Gysi und so weiter. Und, ja, und vor allen Dingen, ich fand diese Bemerkung ja interessant mit dem, dass das Rot-Rot-Grün, was natürlich ein Thema wäre. Mhm. Weil ich bin persönlich der Meinung, dass mittlerweile in Deutschland wirklich die Spaltung von Arm und Reich immer größer wird. Und ich meine, die Reichen oder die Superreichen, die müssen sich doch auch mal so im Klaren sein, dass der Staat, denen geht es nun wirklich nicht immer so gut. Dass die auch mal sagen, komm Leute, wir geben was ab. Und selbst, man hat ja gelesen in diversen Wirtschaftsmagazinen, dass die freiwillig sogar mehr zahlen würden. Also, aber die Frau Merkel hält schön die Hand über die, wie die Mutter über die Kinder. Was soll der Blödsinn? Also, du warst vorher schon, höre ich so, der SPD zugeneigt und bist es jetzt umso mehr. Weil Herr Steinbrück. Was ich bei der SPD eben nicht finde, das sind so wo der Gysi sagte, diese mittleren, diesen Bauch, den er da heute gesandt hatte, dass da auch was gemacht wird, dass diese mittleren Einkommen, die werden ja auch nicht verstören, dieser Progression, dass man da was machen muss. Und da habe ich bei der SPD wenig gehört. Ja. Und bei Trittin noch weniger. Noch eine Frage. Das ist wieder, was mich zu denken gibt. Ne? Noch eine Frage an Helmut. Wie lange bist du denn schon so parteipolitisch festgesetzt? Wie viele Jahre schon? Das kann ich jetzt ziemlich genau sagen. Das ist eigentlich, haben mir früher diese Reden von den Herrn Strauß, die haben mich fasziniert. Das ist aber lange her. Das ist aber sehr lange her. Das waren doch Charakterköpfe. Ja. Da waren also heute nicht mehr viele. Ich möchte noch einen Einwurf bringen zu den Moderatoren. Ja, gerne. Zum Beispiel, dass ich das mit Sicherheit auch besser finden würde, wenn zum Beispiel solche Leute wie der Herr Plassberg oder der Herr Jauch, ich glaube, die können sich auch ganz anders durchsetzen, um da eine bessere Führung in so einer Moderation zu bekommen. Da ein bisschen mehr rauskitzeln. Ja. Der Plassberg zum Beispiel ist für mich einer der besten Leute im deutschen Fernsehen, die den Leuten noch auf den Zahn fühlen. Ja, das sehe ich absolut auch. Ich weiß nicht, ob einer von der Dienstagstante, ich weiß nicht, wie die jetzt heißt, die Dienstags immer die Doktor, da war glaube ich mal der Steinbrück war mal bei der, die fand ich auch sehr interessant. Frau Maischberger. Die Maischberger. Ja. Die ist auch sehr gut. Ja. Die hat also auch, die kann auch ein Zweiergespräch, die hat auch mit dem Helmut Schmidt damals die Gespräche geführt. Natürlich, sehr viel. Die Frau ist also auch sehr prädestiniert dafür. Also ich merke schon, zwei engagierte Leute, die sich jetzt hier bei mir geäußert haben zu den beiden Fernsehsendungen. Ich danke euch sehr herzlich, Helmut und Uwe. Ja. Und trefft bei der Wahl dann für euch die richtige Entscheidung. Aber das ist noch nicht so einfach. Nein, das ist nicht so einfach. Alles Gute euch beiden. Tschüss, ciao. Tschüss. Und schon geht's weiter mit Reinhild. Reinhild ist 48 Jahre. Guten Morgen. Guten Morgen. Reinhild. Domian. Hi. Ich bin ein bisschen nervös. Ach, das wird gleich vorbei sein. Also, es geht darum, ich habe Stress mit meiner Freundin. Ja, warum? Vorab, ist das eine platonische Freundin oder seid ihr zusammen? Also, platonisch. Eine platonische Freundin. Eine gute Freundin. Eine gute Freundin, ja. Und warum habt ihr Stress miteinander? Ich habe angeblich was erzählt. Und, Was hast du denn angeblich erzählt? Ja, ich hätte sie schlecht gemacht. Mhm. Und, bin ich nervös. Bei wem hast du sie denn angeblich schlecht gemacht? Bei Karl, eigentlich bei Kahn. Ich bin... Aber sie unterstellt dir ja, dass du irgendwo irgendwas rum erzählt hast. Ja. Also bei irgendwelchen Leuten so. Bei mehreren. Und was sollst du erzählt haben? Was beschuldigt sie dich? Was bin ich aufgeregt. Du hast dich ja über irgendwas geärgert, was sie dir vorwirft. Ja, ja. Was hat sie dir denn vorgeworfen? Sie hat mir vorgeworfen, dass ich ihr aufgeregt bin ich. Fangen wir mal ein bisschen, wir haben ja Zeit, wir können ja in Ruhe reden. Wie lange seid ihr denn schon befreundet, Reinhild? Seit 2 Jahren. Ach so, noch gar nicht so ganz lange. Nein. Mhm. Und lief das vorher bis jetzt vor kurzem gut? Ja. Mhm. Ja. Wie oft seht ihr euch denn so? Wir sehen uns jeden Tag, weil ich sie bei mir aufgenommen habe. Ach, sie wohnt bei dir? Sie wohnt bei mir, ja. Ah. Warum wohnt sie bei dir? Warum musstest du sie aufnehmen? Weil sie... hat sie... Nicht so... Ach, Hat sie ihre Wohnung verloren? Oder ist sie von ihrem Mann getrennt? Ja, vor 2 Jahren hat sie sich von ihrem Mann getrennt. Und, ach so. Und da hatte sie so keine Unterkunft. Ja. Und so lange wohnt sie noch nicht bei mir. Ist ja erst seit Dezember. Ja. Ach so, dann sitzt ihr euch da jeden Tag auf der Pelle? Ja, ja. Und jetzt hast du angeblich bei irgendjemand anderem was über sie erzählt. Ja. Was ist denn das, was du da erzählt haben sollst? Ich soll sie schlecht gemacht haben. Hast du gesagt, sie lügt? Ich habe gesagt, meine Güte, bin ich aufgeregt. Entschuldigung. Naja, irgendwas muss sie dir ja vorgeworfen haben. Hast du gesagt, dass sie mit Geld nicht umgehen kann oder dass sie sich nicht wäscht? Oder? Sie meint, da ich schon mal geäußert habe, weil ich auch krank bin und finanzielle Sorgen habe, dass ich mich umbringen will. Also, dass ich mich im Auto setze und vor den Baum fahren am liebsten vor den Baum fallen möchte. Das hast du... Mein Hausarzt wollte mich schon in eine Klinik einweisen. Ja. Und hab gesagt, ich versuche das erstmal so. Also geht es dir seelisch auch nicht so gut? Nein, nein. Ganz beschissen geht es mir seelisch. Bist du denn in Behandlung bei einem Psychiater? Nein, nein. Ich habe mich auf eine Warteliste setzen lassen für einen Psychologen. Ja. Wie lange geht es dir denn seelisch schon so schlecht? Schon eigentlich ein paar Jahre schon. Hat das damals einen Anlass gehabt? Ich habe 2003 mit meinem Rheuma angefangen. Mein Vater ist 2005 verstorben. Oh ja, gut, dann kommt viel zusammen. Und das kann einen aus der Bahn werfen. Ja. Meine Mutter ist 2009 gestorben. Ach, das auch noch. Und ich bin fertig, ich bin so fertig. Und dann tut das natürlich besonders weh, wenn jetzt diese Freundschaft auch noch belastet wird durch solche Anschuldigungen. Ja. Ja. Also die Freundin unterstellt dir, dass du rumgetratscht hast irgendwas. Ja. Hast du es denn auch mal ein bisschen? Ich habe nie schlecht über meine Freundin geredet. Was empfindest du für deine Freundin? Wut. Wut? Weil sie dir das unterstellt? Ja. Aber mal abgesehen von der Wut, was ist denn das so für eine Verbindung zwischen euch beiden? Also, ich habe immer gesagt, und sage ich auch jetzt, seitdem sie in mein Leben getreten ist, bin ich aufgeschlossener. Ach so, also es ist eine gute Sache, dass sie da ist. Ja, ja. Und du möchtest du denn auch, dass sie weiter bei dir in der Wohnung wohnen bleibt? Ja. Wie sieht denn das so aus, wenn ihr jetzt da so Zoff miteinander habt? Wie läuft der Alltag denn so ab zwischen euch beiden? Ja, wie läuft der Alltag ab? Redet ihr denn viel miteinander? Ja, selten. Selten? Oder? Wie groß ist die Wohnung? Die ist 65 Quadratmeter. Ja, ist auch nicht so ganz groß. Und wenn man dann kaum miteinander redet, stelle ich mir auch sehr bedrückend vor. Ja, ja. Und hast du denn mal versucht, so ein klares Wort mit ihr zu sprechen und zu sagen, das stimmt nicht, was... Ja. Und was sagt sie dann? Sie glaubt mir das nicht. Was kann man denn da machen? Ich weiß es nicht. Weiß sie auch, dass es dir seelisch so schlecht geht? Ich habe ihr das schon mal gesagt, eben vor 14 Tagen ungefähr, habe ich ihr das schon mal gesagt, dass es mir selbst beschissen geht. Mhm. Und dass ich gewillt bin, vor den Baum zu fallen. Und das. Wie hat sie darauf reagiert? Wenn du meinst, vor den Baum fahren zu wollen, dann tu das. Das ist ja nicht gerade sehr mitfühlend. Nein. Wie ist denn das so, wenn ihr miteinander so Frühstück, Abendessen, Mittagessen, sitzt ihr da nebeneinander und schweigt? Also ich esse immer allein, ich frühstücke alleine, ich esse alleine. Mhm. Und gibt's auch Ärger, wer jetzt den Abwasch machen soll und wer mal das Badezimmer putzt? Nein, ich habe eine Spülmaschine. Achso, okay, also deshalb entstehen nicht auch noch Reibereien? Nein. Wäre es denn vielleicht nicht sogar ein bisschen entspannender für euch beide, wenn ihr erstmal wieder auseinanderziehen würdet? Ich glaube, ja. Könnte sie das denn alleine finanziell schaffen, zu wohnen? Weiß ich nicht. Mhm. Weiß ich nicht. Darüber habt ihr noch nie geredet? Nein. Wie alt ist sie? Sie ist 4 Jahre jünger wie ich. Ach so, geht sie denn arbeiten? Nein, sie hat 3 Kinder. Und wo sind die Kinder? Die sind auch hier. Wie bitte? Ja. Wie alt sind die Kinder? 11 und 13. Und? 3 Kinder, 11, 13 und? Ja. Wie, und ihr wohnt alle zusammen in der 65 Quadratmeter Wohnung? Ja, das klappt wunderbar. Oh, Reinhold, ich glaube, da müssen wir jetzt mal noch ein bisschen genauer ran. Da ist aber vieles im Argen, habe ich das Gefühl. Ja. Die Sendung ist rum. Die Sendung ist jetzt rum. Ich bitte dich aufzulegen und wir rufen dich gleich nochmal an. Und dann werden wir in Ruhe das alles noch weiter erörtern, was zu tun ist, okay? Ja, alles klar. Alles klar. Du legst bitte auf und ich wünsche alles Gute. Jo, danke. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben. Mensch, das ging aber schnell rum. Die erste Stunde Sendung. Ja, schön, dass ihr dabei wart in der Technik Henrik Hage. Morgen sind wir zur gewohnten Zeit wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich hoffe auch ganz pünktlich und auch wieder mit einer freien Themennacht. Ihr könnt gerne mailen oder eine Stunde vorher, also ab 0 Uhr anrufen unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 50 50. Gute Nacht, schöne Nacht, bis morgen. Bye, bye.